Farben zeichnen Planeten wie altes Papier. Ihre Wunden flüstern Geschichten hier. Von Kriegen der Sterne, von zerbrochenem Licht. Doch wir folgen den Treib, verlassen sie nicht. Interstellare. Michael Meyerhofer.